das tun wir noch geschehen, nicht schlimmer, 95.6. Jetzt gibt es ein kleines TCF-Special heute Abend. Sie sind Cannabar und vorher ist noch schnell bei uns vorbeigekommen. Und ich glaube, sie stellen sich gerade selber vor, wer das alles hier ist. Der Kai, wie auch immer, den man glaube ich kennt von vielen Slam Poetries und so weiter. Der Jaysa von Bio. Wir haben den Bama, den Don und der PW hier. Von Room Styles. Chosen Few. Weißt du, können wir da sein? Ja. Yeah. Können wir doch mal mit einem Lied an? Yeah. Hallo Ben. Wie geht's? Josephine. Zeit, die läuft. Fühle mich gang noch fit wie Soul. Sitze gang noch im gleichen winzig kleinen Boot. Sie gang noch die gleichen, geschnitzt aus dem gleichen Holz. Ich weiss nicht, wo ich treibe, aber es geht gegen die 30 los. Was kann ich dafür? Waseli, wasi was? Na dies na, wird mir alles klar. Es liegt wohl nicht. Folgende Fakten, Sachen, die Organe wie Augen und Ohren erfassen. Es geht nicht nur darum, wie so ein Erfolg steht. Okay, vielleicht auch darum, wie es deiner Frau geht. Wohl gesagt, dass es nur um Leben und Tod geht. Drum weisst, gib dir die Härte, bevor es dich umlegt. Fertig, ah nein, das ist es nicht. Hacke Philosophie studiert, hacke bin ich gleich ein bisschen. Hacke Ritalin in mir, zeig im Schlaf der Mittelfinger. Beiz zu meine Liebe, sind meine Vitamine, hey Leute. Komm, wir zünden ein Feuer, wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfriert. Hey Leute, komm, wir zünden ein Feuer, wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfriert. Hey Leute, komm, wir zünden ein Feuer, wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfriert. Wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfriert. Aber bin ich in die Stadt gegangen, wo jeder kennt, jeder kennt. Heute stelle ich fest, ich kenne keinen mehr, keine mehr. Vor mir liegt Einsamkeit. Ist es die Form von Kommunikation oder bin ich einfach zu oft too stoned? Ich glaube, mein Beutel mischt ein Tubak mit Kräuter. Könnt ihr in der Dämon nicht auch Buddha bedeuten? Ich bleibe hinten zurück, stürze dir noch auf die Beute. Werdet ihr doch glücklich, ich mache ein Feuerli und bleibe flüchtig. Kette bläsen, Absen leeren und ein bisschen Psilocybin, um meine Synapsen zu klären. Ich trage meine Worte nochmal zum Opferaltar. Für einen Rappergott, für die treffenden Worte. Mein Bewusstsein ist mein kleines Feuerli, mein kleines Ägypten. So viele Rätsel, so viele Mythen, so viele Lücken zwischen heiligen Krypten. Zündet das Feuer an, es gibt paar Geheimnisse zum Lüften. Hey Leute, komm, wir zünden ein Feuer, wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfreut. Hey Leute, komm, wir zünden ein Feuer, wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfreut. Hey Leute, komm, wir zünden ein Feuer, wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfreut. Van City, wo das Gefühl gibt, dass man das nicht erfreut. 95.6 Room Styles, Frühlingsfeier. Chosen Few. Mixtape in diesem Jahr. Für den nächsten haben wir noch den Bama hier. Yep. Hey Bama. Sorry zusammen. Wir müssen dann noch arbeiten. Später, Dale. Ja, das nächste Lied heisst Köder. Yeah. Vielleicht hören wir es nur exklusiv hier und nicht in der Cannabar. Weil der Bama muss arbeiten. Ist nicht gesagt, dass es Köder ist. Köder für mich ist nicht Köder für dich. Oh nein. Scheiss Dreck und exportiert direkt auf Deponie. Aber wette mit dir, dass sich der den Perlen verbirgt. Was der Köder ist, ist nicht gesagt, dass es Köder ist. Köder für mich ist nicht Köder für dich. Oh nein. Scheiss Dreck und exportiert direkt auf Deponie. Aber wette mit dir, dass sich der den Perlen verbirgt. Mit meinem besten Wurf habe ich meine Flasche geschmissen. Zuerst noch kurz schnell einen gebigen 16er geschrieben. Aber jetzt ist die Flasche ein paar Wellen geritten und wird sicher wie ein Fischer ihren Weg wieder finden. Wie es der Zufall so will, ist die Flasche Post. Trotz dem Einfuhrverbot über unsere Grenzen kommen, wo rezykliert wird, bis man ins Sterben kommt. Hätten sie doch, dann hättest du auf die Flasche Druck. Füllen an die Bombe auf Fässer, bis sie fluten. Zweimal durch den Atmen, nachher einmal kurz fluchen. Versuchen und wir schauen, wo echt noch Platz ist. Dort passt es rein und in deinen Fischen jetzt nur ein bisschen Plastik. Gegen Guten, wir sind gut im Gut zumuten, gut im Zuschauen. Gute Menschen, so der Buben, doch der Köder. Da liegt der meistens in der Grube. Jetzt kannst du schauen. Wir ködern die üblichen Tugenden für ein bisschen Schabernack. So zücke ich mich, fülle ich und schüre Feuer für dich, damit heute Leute am Raben lang. Nehme ich den Charlatan, Lehrling vom Hauenarzt. Ich mache Aderlass bei Magendar. Ich empfehle Nachtwandern bei Masern und Ficken bei Spitzenblattern. Ich spong bei Meisprung, Charas bei Starkrampf. Tony Rappisch, ich mache aus Ködern Medikament. Wenn nichts damit anfangen kann, einfach zu wenig Talent. Ist nicht gesagt, dass es Köder ist. Köder für mich ist nicht Köder für dich. Scheissdreck heute exportiert direkt auf Deponie. Aber wette mit dir, dass sich der Pelle verwirrt. Bis der Köder ist nicht gesagt, dass es Köder ist. Köder für mich ist nicht Köder für dich. Scheissdreck heute exportiert direkt auf Deponie. Aber wette mit dir, dass sich der Pelle verwirrt. Sie haben mir den Becher gestohlen. Wegen dem Depot, ich habe einige Wälder gerottet. Wegen dem Textblock schreien. In Wald, aber gehören kein Echo, der Baum wird nicht mehr leben. Recycling Error, der Köder im Boden, wo wir wohnen, ist auch nicht schön. Wir könnten den Boden verkaufen für Schrottenlös. Seid ihr betrost oder blöd? Reissen den Plan in Stück und schmeissen den Quark unter einen Schützstein im Müll. Und wenn du jetzt fragst, was wir mit dem möchten erreichen, das Thema Köder ist wesentlich grösser, als wir eigentlich meinen. So zeigen uns auch viele Statistiken, dass es nicht witzig ist. Wenn das System durch die Lispel auch alles andere scheitern. Das Köder ist nicht meins, dort sind alle Deppen drin. Ab so viel Scheisse bekomme ich plötzlich Epilepsie. Aber ich wette mit dir, der Köder, der wird immer strenger. Jetzt kommen drei von den talentiertesten Ködermännern. Ich habe noch gehört, Köder für die Bürger übrig. Mit ein Köder mache ich zur Weihnacht so viele überglücklich. Hier bei uns scheint alles sauber zu sein, nur man geht der Sugar nicht. Ich backe Ragamuffins und tue mutrige Musik auf wie Troubadix. Ich kann keine Sorge, blaues Sack lenkt. Wenn ich Glück hat, zahlt Stendem Jankel mit seinem Sackgeld. Ich güllere die Gutteren aber wie ein verdammter Vagabund, damit ich ihnen Schnurren mache, wenn der Güterwagen kommt. Was der Güter ist nicht gesagt, dass es Güter ist. Güter für mich, ist nicht Güter für dich. Scheissdreck wird exportiert direkt auf Deponie. Aber wir beten mit dir, lass dich dort. Bis der Köder ist nicht gesagt, dass es Köder ist. Köder für mich, ist nicht Köder für dich. Scheissdreck wird exportiert direkt auf Deponie. Aber wette mit dir, dass sich dort die Perle verbirgt. Aber wette mit dir, dass sich dort die Perle verbirgt. Eine Perle verbirgt. Und ich wette mit dir. Rappenstudio. Merci zusammen. Dino Samira, Kanal Ratte, Josephine, DJs, oh ja. Yeah, sehr geil. Ich kann mich erinnern, der Track war einer meiner Lieblingstracks. Dazumal, wo er schon bei uns im Studio war. Und übrigens, die, die das auch so cool finden, es gibt auch noch so ein Mixtape zu gewinnen. Oder, willst du auch etwas dazu sagen zu dem oder dir? Oder ja, Römer? Yes. Das heisst Frühlingsfeuer. Es sind etwa 16 Lieder drauf. Da haben wir jetzt im Frühling, im Sommer reingeschrieben. Es sind zwei Welsche noch drauf von Les Saints. Das Cover ist auch sehr schön, so ein bisschen herzerwärmend für den Winter. Also kauft euch es mit dem Schmienenholz zusammen, wenn ihr euch beides könnt leisten könnt. Und die, wo kann man das finden, die das wollen? Abladen, Bandcamp gratis. Oder vielleicht liegt es irgendwo auf als CD. Also, wer weiß, was es sein könnte. Bandcamp, Roomstyles oder... Ja, genau, roomstyles.bandcamp. Ja. Com, genau. Oder im Google Roomstyles eingeben, sollte man so finden. Roomstyles mit 2 U. Wir wissen auch nicht recht, warum. Aber. Und all die, die so auf den Hang wollen, mit einem Cover, die können jetzt anrufen auf 031 330 99 99. Und ihr könnt das hier abholen, irgendwann. Das Album von Roomstyles 031 330 99 99. Und was gibt es jetzt noch? Ich weiss es gar nicht. Ja, noch schnell einen früher wie heute. Geben wir noch einen. Mhm. Ja, yeah, früher wie heute. Es war früher geil, aber heute sind wir immer noch ähnlich, immer noch die gleichen. Passt ein bisschen zur Cannabar irgendwie. Yeah, yeah, yeah. PB Don, Room Styles, Big Up und DJ Say Yes. 6. Radio Rabe, schön sind ihr da. So viele Lieder. Wegen Weiden und Weilen, in Weilen, seit einem Weile durch Eiseli zitten. Mami besinnen an die Zeiten im Obstberg, jetzt sind wir ein bisschen weiter im Osten. Wir bleiben die gleichen, vom gleichen Verein. Osten, Westen, alles wird vereint, alles wird verzeiht. Oh nein, verzeih, es sei denn, wenn man uns bei Schmieren verpasst. Gesetz auf der Straße, eine geschriebene Sache. Wer das nicht checken, kommt sicher ein Paar. Nehmen lieber ein Paar, mit der Kiel in der Stadt. Schreiben Lieder en masse und feiern die Part. Chill. Hey, schon die Gänge übertrieben. Wichtig ist der Weg, stets wieder zu finden. Sicher, es gibt Gänge, ein paar finden. Die Frage ist nur, ob sie die finden. Sie sind so frei, haben wir befreit, unsere Musik steht. Nicht verfeind, vielleicht ist es ja nur im Geist. Unsere Musik glättet der Druck vom System. Wir sind so frei, haben wir befreit, unsere Musik steht. Nicht verfeind, vielleicht ist es ja nur im Geist. Unsere Musik glättet der Druck vom System. Die Orte, die sorglosen Orte, wo wir zusammen sind gross geworden. Beim ersten Kuss sind rot geworden, sind wir aus dem Schoss gerollt. Wenn ich die Nachbarn an den Ohren ziehe, wir sind so offen dir. Wir wollen die Worte loslassen, weiss ich nicht wie Gold horten. Free Flow bringt alle Moleküle zur Osmose. Ist es selber selten grosses Morgen. Aber wenn ihr mir ein Ohr borgert, kann ich ein chlorisches Brot besorgen. Das meiste, was wir Menschen noch machen, ist pro forma. Das Mantra vom Wachstum nimmt eine bigotte Forma. Wir tauchen viel lieber in die Tiefe, früher wie heute. Und entzünden ein Bündel von der Lyrik für die Leute. Fühlt nach unserem Fühlen, so wie daheim. A Doc Holiday, fest doch nicht allein. Yippie, yippie, yay, game. Jetzt haben wir noch ein Tape. Und Room Styles ist gang noch so frei. Wir sind so frei. Frei. Wir haben befreit, unsere Musik steht. Nicht für fein, vielleicht ist es ja nur im Geist. Unsere Musik glättet der Druck vom System. Wir sind so frei. Wir haben befreit, unsere Musik steht. Nicht für fein, vielleicht ist es ja nur im Geist. Unsere Musik glättet der Druck vom System. Sind wir dungen geblieben, am Aarenweg. Spülen noch heute den Kater in Aarenweg. Fucking Bergpark, jetzt sind wir im alten Berg. Und werden langsam zu alten Bergen. Unser Umfeld nicht besser zu treffen. Jungs, wir sind umgeben von Familienväter. Und gleich ziehen wir um und feiern die Eben. Als würden uns Liebe und Bierli ernähren. Es gibt fleissige Schreine, die sind Mieten im Rechten. Fleissige Biene, die sind Mieten im Weg. Mit diesem Gedächtnis, nichts mehr leckt mir. Von uns ist niemand im Gefängnis. Wir sind Styler aus Liebe und Geist. Und schreiben Texte zum Begreifen, was geht. Und wenn es fast vom Ende bis Freitag flutet, wird Samstag auf Sonntag auf Beats um den Tonen. Wir sind so frei. Er muss befreit, unsere Musik steht. Nicht für fein, vielleicht ist es ja nur im Geist. Unsere Musik glättet der Druck vom System. Wir sind so frei. Er muss befreit, unsere Musik steht. Nicht für fein, vielleicht ist es ja nur im Geist. Unsere Musik glättet der Druck vom System. Merci Ben. Freut mich auf den Chase ab von Biel. Chosen Few, Turn. Yeah! Room Styles hier live am Randweg 21. Choice Few! Und ich würde sagen, wir machen weiter in diesem Stil, oder? Was läuft denn jetzt? Freestylen oder was? Hey, jetzt geht's weiter auf den Jason. Das ist Geschichte nicht schlimmer, das 95,6. Fresh from 95.6. Yeah, Mr. Hey. Ja, leg mal das los. Ja, mein Name ist Jay, ich bin von Biel. Und ja, wo gar nicht gross drum herum reden, merci für mal, dass ich hier sein. Und ja. Merci, bist du da. Verliert den Glauben nicht, er begleitet meine Ziele. Gewusst, stärk mir im Rücken steht. Ging an meiner Seite zusammen in dem Krieg. Bis wir alt sind und nicht mehr schnaufen. Meine Jungs, mein Behey, mein alles, was ich brauche. Jede Erinnerung verbindet, jede Narbe macht stärker. Junge dessen, erwachsen nur noch Strassen von gestern. Musst packen, was du hast, nur eine Chance. Zum Warnen stecken alles in das Schick, als wäre es Hose. Wir klauen jedes Wort wie ein Hammer, trifft den Nagel auf den Kopf. Doch ich kenne noch das Gefühl, wenn etwas machst und es floppt. Ja, gelernt wäre ich viel. wer mich stützt im Struggle. Wer immer bei mir bleibt und mich für die dunkle Tage bei durch den Dreck kann eine Zeit lang gelebt auf der Street, unter Brücke für Junkies, grabbed ohne Beat, hab nicht viel erreicht. Du machst Rap nur für Geld, doch ich bin immer recht geblieben, mache Rap für die Welt. Yes. Hass oder Liebe, mir aber stark ging dazu. Aus diesen Beats schöpfe ich immer wieder Hoffnung und Mut. Denn manchmal gibt's Tage, wo du zu Hungerstungen bist, wo du im Dreck liegst und Hunger liegst. Ich schieße auf das Gangstergehabe, was sie machen ist real. Bringe Schweizer Rap wieder rein, die Strasse von Biel. Man sieht gern mal, das Leben ist ein Nuttenappen gelohnt mir. Das Leben ist nur das, was du daraus machst. Schweizer Rap hat kein Stil, bis ein paar einzelne Künstler. Yeah, yeah. Ich hab nicht viel, brauche noch nicht viel, ich texte nur. Und ich schwimme nicht im Glück, aber mache das Beste draus. Ich höre nicht auf der Mitte, weiss, dass es weitergeht. C'est la musique, c'est l'honneur, c'est la liberté. Hab kein Geld, trotz Arbeit bin zu Fuss unterwegs und hoffe, ich hingelohm mit meinen Worten Spuren. Und jede Erinnerung verbindet jede Narbe, macht Strecken, sie unterdessen erwachsen. Und an die Strasse von gestern zusammen in dem Krieg, bis wir alt sind und nimm Stufen. Meine Jungs, mein Zuhause, mein alles, wo ich. Und jede Erinnerung verbindet jede Narbe. Arpen macht Stechen, sie unterdessen erwachsen und an die Strasse von gestern zusammen in dem Krieg, bis wir alt sind und nimm Schnuppen, meine Jungs, mein Zuhause, mein alles, was ich brauche. Yes, yes. Yeah. Übrigens, der hat den schönsten Ton, den ich jemals gesehen habe. Yes. Hast du gehört, Oya? Ja, Jason, neu bei Chosen Few. Erzähl mal etwas zu dir. Yes, ja, ich bin ein kleiner Teil von der Chosen Few. Und ich freue mich mega, dass ich hier bin. Im Moment habe ich ein neues Projekt am Start. Also ich bin daran arbeiten, es kommt 2018, Anfang 2018 raus. Und ja, wahnsinnig viel kann ich noch dazu sagen. Es wird recht gemischt, also es gibt... Es gibt Tracks, die deep sind, was eher mein Stil war bis jetzt, aber es hat auch Tracks, die recht werden abgehen. Sehr Boom-Bap-lastig, wie man es von mir bisher kennt. Und ja, ich habe eine Internetseite www.jason-music.ch. Da könnt ihr meine EPs abladen. Die erste ist 2013 rausgekommen, sie heisst Abschnitt. Und die zweite 2014, sie heisst Struggle. Und ja. Checkt es aus, dann findet mich auf Facebook. Einfach Jason eingeben, J-A-Z-A. Ja. Ja, yeah, dann lernt ihr doch. Nein, ist gut. Ich muss sagen, ich habe alle Fragen selber beantwortet. Die wichtigste, fast. Wer hat noch Hunger, oder? Ja, wer hat noch Hunger? Lassen wir doch noch ein bisschen weiter. Wer hat Hunger? Ja, schon ein bisschen Hunger. Jetzt. Ich auch. Yeah. Du hättest deine Pommes frites so ausessen, ja. Dann hättest du jetzt nicht Hunger. Der Track handelt von so ein paar heutigen Szenen. Also ich finde, heutzutage gibt es mega viele Labels, so in Anführungszeichen, und viele Labels sind gar keine Labels, sondern einfach keine reine Ausbeute. Und ja, in diesem Track stelle ich das Business als Kuchen dar, als vergifteten Kuchen, und darum frage ich, wer hat noch Hunger und fressen euch Scheiße und lasst mich in Ruhe. Ja, yeah, komm, wir hören rein und dann kommen die kritischen Fragen über dein Label. Live hier vom Runden Tisch. Jason. Jeder will ein Stück von dem Kuchen, wenn man da oben bist. Und danke jedem Homie, der mein Post und mit unten ist. Schau, das ist der Unterschied, du schaust, dass es nicht verhungerst. Ich schaue zuerst, dass jeder hat, bevor ich von dem Kuchen nehme. Mache Musik für die Ohren, nicht fürs Portemonnaie. Für Leute, die das fühlen, die im Leben auch schon mal verloren haben. Setze Wert auf Freines, machst gute Musik, dann merkst du so. Während die anderen draussen drum fighten, wer am besten float. Und im Internet, pubertäre Kritik verteilen, sie gehen auf Gigs zum Hate, aber nicht zu einem. Scheiss dir, was die Wichser zu meinen. 2017, da sind wir immer noch egal, ich komme noch in deine Stadt, verteile meine Stickers überall. Merkst du die Beats in Row? Kein Interesse an deinen Crowden, Lieder um Essage, versteckt ist, jetzt einfach nicht mein Fall. Ich mache, was mir gefällt, ich gebe einen Scheiß auf, was sie wetten, essen weiterhin von dem Kuchen, den Marionetten. Wer will noch ein Stück von dem Kuchen? Der schmeckt einmal Geld und werdet sofort zur Hure. Für die Industrie seid ihr nur irgendeine Nummer. Sie mischen Gift drunter, wer hat noch Hunger? Wer will noch ein Stück von dem Kuchen? Der schmeckt einmal Geld und werdet sofort zur Hure. Für die Industrie seid ihr nur irgendeine Nummer. Sie mischen Gift drunter, wer hat noch Hunger? Jeder will ein Stück von dem Kuchen, wenn man da oben bist. Und lass ihn nicht, wenn du mir verzeihst, was für ein Boss du bist. Wie das alles verlogen ist in dieser Szene, niemand steht hinter dir. Doch sobald sie dir erkennen, dass die Leute lieben, was du machst, kommen sie mit Props away. Plötzlich auch ein Teil von dem ganzen Projekt. Denn der Kuchen ist wunderschön, aber nimm noch einen Biss. Und später wirst du merken, es ist nicht so, wie es scheint. Nicht so, wie es scheint, denn sie wollen nur den Beat. Nein, sie nehmen einfach alles und für sie nicht genug verdienst. Und darum scheiss ich auf die Industrie. Mach ich mache meinen Weg und zahle kein Geld, doch für mich haben andere Sachen an Wert. Schau, ich lache noch gang, rappen für einen dunklen Grund. People real, das ist mein Ziel, ganz egal, was jetzt noch kommt. Und wer die Meinung nicht verdreht, lass dort lieber Blick. Aber ich bleibe nicht und gebe einen riesengroßen Fick. Wer will noch ein Stück von dem Kuchen? Dann schmeckt einmal Geld und werdet sofort zur Hure. Für die Industrie seid ihr nur irgendeine Nummer. Sie mischen Gift drunter, wer hat noch Hunger? Wer will noch ein Stück von dem Kuchen? Dann schmeckt einmal Geld und werdet sofort zur Hure. Für die Industrie seid ihr nur irgendeine Nummer. Sie mischen Gift drunter, wer hat noch Hunger? Yes, yes. Ich weiss, warum jetzt. Yeah. Ich hätte eine Antwort, eine kurze. Aber wir können doch mit dir ein kurzes Intermezzo. Ist gut, machen wir das. Quasi eine Antwort auf die Track. Kennst du nicht? Strange You. The cake is a lie, but the music is real. It's all fake when the truth is revealed. I'm a superhuman freak. I'm at the gene carrier, breaking the speed barrier, chasing the adversary. I'm a criminal, infamous gold hunter with a tech nine. Yeah, wir spielen ja vielleicht dann nachher noch ganz, aber es hätte jetzt einfach müssen sein. So. Kein Problem. Also ich wollte fragen, von wo bist du inspiriert worden? Für den Track? Ja, mit dem Kuchen. Wegen dem Kuchen. Also Hip-Hop ist ein ehrlich. Kuchen, eben The Cake is a Lie. Ich bin ganz ehrlich, Sachen. Der Track ist aus dem 14. Aber also, der Track ist aus dem 14. Darum ist meine Erinnerung ein bisschen... Inhaltlich, weisst du nicht mehr von wo, dass du das mit dem Kuchen hast? Ja. Aufgegriffen oder bist du selber auf die Idee gekommen? Ja, es ist einfach so ein Klassiker, halt irgendetwas mit. Schon, ja, irgendwie. Aber so die Grundidee war, weil ich eben mal so eine Anfrage hatte. Und es war mega lang hin und her. Am Anfang haben sie gedacht, das wäre huere geil und so. Und dann hat es 30% abgegeben und wir organisieren das und hier. Und dann dachte ich, ja, easy. Und dann ist es huere lang gegangen. Und dann irgendwie, je mehr, je länger, habe ich gemerkt, hey, das ist huere der Scheiß. Und ja, keine Ahnung. Und dann habe ich von mega vielen Leuten immer mitbekommen, eben, ja, sie haben hier eine Anfrage und hier, wir haben das Label gegründet und so. Und ich denke so, ja, das sind einfach irgendwie drei Typen, die keine Ahnung, die irgendwo in einem Keller chillen, das sind kein Label. Und ja, das sind so Sachen, die mich inspiriert haben. Aber wenn ich auf einen Kuchen komme, schwierig zu sagen. Keine Ahnung, es ist einfach so symbolisch dargestellt. Okay. Und sprichst du jemanden explizit an? So. Nein, oder wie soll ich sagen? Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, dass im Radio so. Nein, musst du keine Namen nennen. Okay, dann kannst du es ja umschreiben. Nein, du hast es ja schon beschrieben. Ja, also jetzt wirklich Personen würde ich nicht unbedingt. Nein, ja. Aber ja, ich weiß nicht, es gibt für mich einfach so. Ja, eben so Leute, die keine Ahnung, weißt du, die irgendwie nie wirklich etwas gemacht haben. Und dann plötzlich haben sie das Gefühl, komm, jetzt machen wir etwas so, jetzt gründen wir ein Label. Ist ja gut, oder? Wenn man selber etwas will, ja, schon, aber dann, wie soll ich sagen, sie sind einfach nur eine Gruppe zusammengestellt aus irgendwelchen Typen und sagen, sie sind das Label und sie keine Ahnung, XY Productions und sie sind mega professionell und so. Dabei, ja, ich weiß nicht, machen sie eigentlich nichts. Und ich meine, ein Label aufbauen, ein wirkliches Label als Unternehmen, das ist verdammte Arbeit. Und ich finde, jeder, der einfach im Keller sitzt und sagt, hey, wir sind jetzt ein Label, wir machen jetzt XY Productions, beleidigt eigentlich jeden, der wirklich ein Label hat, aufbauen. Okay. Sprichst du in dem Fall weniger, dann sprichst du mehr die an, die irgendwie etwas gross rausposaunen wollen. und etwas sein, obwohl sie gar nicht viel dafür machen. Und du sprichst gar nicht Grosskonzerne an, die viel Geld damit machen wollen. Und ja, also von Grosskonzernen bin ich sowieso kein Fan. Aber ja, ich will jetzt so nicht hure die Verschwörungen aufdecken. So, aber ja, die ganz grossen Labels sind natürlich auch nicht gut. Ja, keine Ahnung, wir nehmen es immer von den Kleinen. Oder? Und es sind sicher keine Engel. Aber jetzt im Track selber geht es eigentlich schon um die, die mit erhobener Brust rumlaufen und eigentlich nichts wirklich machen. Einfach grosse Schnur und nichts machen. Ab wann macht man denn etwas für dich? Ab wann ist ein Label wirklich ein Label? Also offizielles Label bist, wenn du eingetreten bist. Wenn du ein Unternehmen bist. Und das ist voll okay, wenn du ein Label bist, wenn du ein Unternehmen bist. Das ist voll okay für mich. Aber du kannst nicht einfach sagen, hey, weißt du es? Hey, du bist irgendwie im Keller oder so und er sagt, hey, komm, wir machen ein Label. Ja, voll, wir nennen uns XY, weiss auch nicht was. Und dann bist du ein Label. Nein, du bist kein Label. Die ganze Szenerie erinnert mich irgendwie so an so Kifferfilme. Ja, es geht in die Richtung. Ja. Hey, halt, komm, mach mal, weißt du? Ja, aber es ist genau so. Ich meine, ja, ich will niemandem seine Euphorie nehmen, aber ja, man muss manchmal einfach auch ein bisschen realistisch sein. Es gibt aber auch immer wieder gute Projekte, die so in einer Soft-Idee oder sie zustande kommen. Das absolut, so absolut. Also ich will niemandem irgendwie Ideen auch so. Aber ja. ich finde einfach, ich meine, ich nenne mich auch nicht Psychiater, obwohl ich Kaufmann bin. Weißt du, ich meine? Oder? Ja, gibt es noch einen Track von dir? Ja, der nächste Track ist, glaube ich, Céline, wenn ich mich nicht täusche. Es waren genug kritische Fragen. Ja, ich finde, es geht. Also ich wollte mal noch fragen, ob echt Roomstyle so ein Label ist. Aber das kann ich dir sonst mal beantworten. ja, geben wir doch noch einen, oder? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Wo sieht man dich das nächste Mal live? Heute Abend, Ganabar. Ab der 10. sind die Live-Facts. Und ja, ich bin dort, Roomstyle ist dort, Kai ist dort. Und kommen wir vorbei. Es hat sich irgendwie seit der Ort geht kontinuierlich gegen vorne verschoben, zeitmässig. Ja. In der Formbar ist mal am Morgen um 5 Uhr oder so. Ja, die Zeiten ändern sich. Ja, das ist so. Und die Eintrittszeiten ändern sich. Genau. Auf jeden Fall, die heute oben noch nichts hören, sollten unbedingt in die Ganabar kommen. Nicht nur wegen uns, weil es einfach auch sehr gemütlich ist. Und, aber natürlich auch wegen uns. Und wo ist die für die, was nicht wissen? Die ist neben Marzilli. Sandrain. Dort, wo das Playground war und für die ganz alten Hasen dort, wo die Formbar war. Also, geht heute an bei Ganabar und wir hören jetzt noch den letzten Track. Genau, der letzte Track von mir, der heisst Céline und ist ein sehr persönlicher Track von mir. Es handelt von einer Frau, die sich Leben genommen hat 2012 und ist mir ziemlich nahe gegangen und ich habe ein Lied darüber geschrieben und es hat Céline geheißen. Drawn in the great abyss and only those who knew me the ones that I will miss. Es sind lange Nächte, Gedanken hätte ich nicht an Schlafen. Du hast Dosen runtergelegt, ja, nicht schnell, dass es ist worden. Alkohol krank, ja, nicht schnell, dass es ist worden. Ja, lange nicht gewusst, es ist schon mal tot, aber fast bist gestorben. Überdosis bringen weg, verdammte Drogen. Scheint Identität schon tot, aber fast verloren. Die Freund macht sich Sorgen, aber du ergibst schon. Nachdem sie dir geborgen, an unbekannten Orten. Nächsten Morgen liegst du auf der Intensiv. Bist depressiv und glücklich, aber fuck, du checkst es nicht, du machst dir einfach. Siehst du so ein ewig Glück, dass sie Tage später musst du drücken, Schweiz, geschlossen in Psychiatrie. Du bist grob sediert, mit ins Hoch, dossiert, keine Erklärung, als hätte der Arzt einfach mal probiert. Das ist doch alles wie ein riesengroßer Witz, ich will nur mal zu ihrem Lohn kommen, von ihrem Konto, aber item. Nach 10 Monaten wird er los, hab noch gesehen, genieße die frische Luft, weg von dieser Kluft. Du hast schnell überlebt, aber fühlst dich nicht frei, denn du bringst das Trauma nicht mehr weg. Sag mir doch einfach bitte, was da drinnen passiert ist. Ja, dann versprochen, wenn jemand brauchst, Mann, ich schwöre, dass ich hier bin. Du hast versprochen, dass du hier bist, du hast versprochen, dass du hier bleibst. Ja, ich wusste, dass das Ganze wird, wie es jetzt ist. Ja, ich wusste, dass das Ganze wird, wie es jetzt ist. Du hast gesagt, es sei die Gesellschaft. Die Welt sei nicht gut, darum habe ich die Welt so verflucht. Nach deinem Selbstmordversuch und etc. beim Schreiben von diesen Zielen, du hast es zurückgelassen. Ich glaube, es wird es alle nicht verdienen. Gruppen Psychotiefpatienten, die sich gegenseitig helfen. Ich schwöre, dreh mich geht, ja, nicht wollen, dass es endet. Dreh mich gut, oh, fuck, ich weiß, ich hasse nicht, zeig mal, doch ist ein Teil von der Krankheit und ich weiß, du verstehst das. Dann schließlich immer das gleiche Schicksal gehabt. Und obwohl du noch einen Freund hast, den Hey gehabt, hast immer gesehen gehabt, du fühlst dich einsam. Ja, der gesagt, red mit ihm, ich bin mir sicher, er versteht das. Und ich komme bis heute noch nicht klar. Denn vier Tage später stehen wir vor seinem Grab, er hat sich umgebracht, deine Welt zerbricht. Das erste Mal, wo ich sehe, Mann, was echt die Schmerzen sind. Du hast mir gesagt, du brauchst jetzt Ruhe und es gönn ich schon. Und ich schwöre, ich bin dumm, ich hab dich einfach allein gelassen. Nächsten Tag zog es voll, Bio mit. Fuck, jeder weiss, was das heisst. Wir stehen alle jungen Schock und nachdem du von uns weggegangen bist, haben sie mich gefragt, ob ich für deine Katze will sorgen nach deinem Tod. Doch ich bin zerbrochen an dieser Frage. Yeah. Ich lasse immer noch Geschichte nicht schlimmer. Merci vielmals für den schönen, deepy Track am Schluss. Merci vielmals. Schön, dass du hier warst. Yes. Wie geht's weiter? Das Roop Styles oder Kai? Ja, ich glaube, oder? Ja. Können wir die mal machen? Können wir mal probieren? Wie auch immer, oder? Wie auch immer, ey. Fuck, ja, Mann. Immer noch kein besserer Künstlername, sorry. Schlimmer, ja, nicht schlimmer, oder wie auch immer. Ja, es reimt sich wenigstens mit unserer Sendung. Ja, das ist nicht so schlecht. Das wollte ich. Nur aus Promo-Zweck habe ich den Künstlernamen angenommen. Genau. Weil Rabe ist die einzige fucking Promo-Option, die ich anerkenne. Yeah. Das haben wir dann gehört. Das wird dann aufgenommen. So. Ah, ja, ja. Aber bis jetzt ist es wirklich die einzige. Wahrscheinlich hat es sogar etwa 10 Zeugen, die gerade zugelassen haben hier draussen. Ja, gut. Wollen wir gehen? Ja, wollen wir. Mit Dämmerung? Ja, Dämmerung. Ja. Yeah. Ja, yeah. Ja. Yeah. Es dämmert, die Nacht geht langsam zu Ende und das Licht am Horizont, das bringt Veränderung. Ich denke zu viel, ja, ich denke ständig und merke dann nur mehr nach Gaffieren. Nein, Mann, das längt nicht. Ich merke es, wenn ich wieder zu viel rede und zu laut mich aufrege ab etwas, wo eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wenn ich mit dem Kopf vorausgehe, ohne zu überlegen und erst später merke, ey, fuck, Mann, das stimmt nicht. Wenn ich mich wieder mal so grusig überschätze und ich merke, dass ich ein bitterer Ton in meiner Stimme liegt. Wenn ich mich wieder mal so grusig überschätze und nicht merke, was für ein bitterer Ton in meiner Stimme liegt, dann reg ich mich auf, dann reg ich mich auf, hat mir selber. Doch ich sage, es wäre nicht mein Fehler, ich sage, das ist die Welt, wird doch nur, wo ich das sagen muss, das ja längst nicht stimmen. Aus jedem Kopfweg kann man Erkenntnis gewinnen. Dämmerung bricht an, ja, ich mache wieder ein Party, schreibe wieder ein Party, schreibe wieder ein Party. Ich nehme mir das dumpfe Trönen und das laute Pochen, klepfe es auf den Takt und pumpe es aus den Boxen. Dämmerung bricht an, ja, es wird ein neuer Tag, ich mache wieder ein Beat, schreibe wieder ein Paar. Warum mit Leiden schätzen? Ich schreibe Texte um mein Leben, macht Sinn, solange ich es in die Ziele pressen kann. Nicht nur feiern und tanzen, nein, das reicht nicht. Ich muss einen ruhigen Moment haben, wo es ein gutes Gespräch gibt. Ich muss Musik machen, ich muss Texte schreiben. Ja, es gibt tausend Sachen, die nicht so erzählen bleiben. Schau, ich muss es verarbeiten, ja, ich brauche einen Ausgleich. Ich brauche etwas, das mir brennt, wenn ich merke, wie kalt es sonst ist. Ich kann die Welt verbessern und falls nicht, wer weiss, vielleicht bin ich ja der Typ, der hier so kalt ist. Ich bin auch mal dreckig, echt nicht korrekt gewesen. Darum gibt's Leute, die jetzt weg sind, die früher recht jung waren, okay. Respekt für sie bis an mein Lebensende, auch wenn es jetzt dafür vielleicht ein bisschen zu spät ist. Aber wenn ich es jetzt besser weiss, weiss du, shit ist. Die Zeit, die bewegt sich eben nur in eine Richtung. Man kann so ein Arschloch sein, wenn man sich zu wenig reflektiert, ja. Vielleicht bin ich jetzt der Mensch, der sie dann hätte verdient gehabt. Dämmerung bricht an, ja, es wird ein neuer Tag. Ich mache wieder ein Beat, schreibe wieder ein Part. Ich nehme mir das dumpfe Trönen und das laute Pochen, klepfe es auf den Takt und pumpe es aus den Boxen. Dämmerung bricht an, ja, es wird ein neuer Tag. Ich mache wieder ein Beat, schreibe wieder ein Part. Warum mit Leiden schätzen? Ich schreibe Texte um mein Leben, macht es Sinn, solange ich es in die Ziele pressen kann. Yeah! Kai, wie ja, ja. Und der Beat ist von dir, oder wie? Ja, ja, ich produziere mittlerweile alles selber. Yes! Bis, also, eventuell kommt wieder mal ein EP mit dem Kano, a.k. Kurt Cocaine. Wir sind da am Schauen und alles andere mache ich selber Nacht und Nebel. Du bist noch gekommen. Auf deinem eigenen Label? Ja, Label, ja. Das ist Label, ja. Nur schnell zum Sagen, der Cake is a Lie Portal, wir wissen es alle, oder? Yes. Ja, sehr cool. Mehr von dem. Ja, ja, sicher. Jetzt geht es aber ein in eine andere Richtung. So mit dem nächsten. So richtig fett. So, ja, nein, so richtig Latino jetzt halt. Ich mache, ja, in, das ist schon gut. Im Radio sieht es nicht, ich bin ein Latino, ich mache auch gerne Latino-Musik, probiere das mit. Du gehst morgen noch die Bernstrasse 29. Nein, was ist dort? Latino-Musik. Latino-Musik? Ja. Nein, morgen bin ich in Zürich, TCF-Treffen, okay, sorry. Ja. Ja. Ich weiss das wieder nicht mal, Kopf. Sam, Veranstaltung war, wie sie kommen denn noch? Zwei haben wir jetzt mal angeteasen dürfen, vorausgenommen. Ja, Kai wie auch immer am Mikrofon. Ja, ja. Ist das Sandmännli? Das ist Sandmännli, ja. Kommt also, Mänchen, yeah. Ja. Ah, darum hast du gesehen, richtig Bett. Genau. Yeah. Aha. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mein grösster Vorbild ist der MC Anliker. Einfach mal anfangen und dranbleiben. Fick deine beschränkte Meinung von Karriere. Ja, ja. Ich bin mit mir zufrieden, das musst du zuerst mal lernen. Ja, ja. Zwei Leute schauen nur drauf, was auf irgendeinem Papier steht. Ich schaue zuerst mal genau drauf, wie es mir geht. Und dann zu meinen Leuten. Was mir wichtig ist, das weiss ich. All das Geld bringt ihnen nichts. Wenn sie nicht sind, wie sie weiss ich. Schau, zwei Leute wollen nur den Schein bewahren. Vom Kinderbett bis zum Leichenwagen. Sie zwingen sich aufzustehen jeden Tag. Und wenn sie viel lieber würden weiter schlafen. Und wenn ich sie frage, warum, dann wissen sie keinen guten Grund. Nein, sie schauen dumm und fragen nur, ob ich kann trugen. Drum mache ich weiter, bis sie durchgehen. Mache weiter, bis sie Leute schreien. Mache weiter, bis sie sich Typen freien. Und sich umzulagen, fünf für einen, ja. Vielleicht hassen sie mehr. Oder vielleicht tanzen sie mit, wenn jemand wegen mir für sich steht, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich liege in der Sonne, ich bin ein Träumer, Kopf in den Wolken, hey, nehmen wir's weiter. Ich finde das Glück dann schon irgendjemand, schau, dass das Leben mir nicht verleidet, nein. Ich liege in der Sonne, ich bin ein Träumer, Kopf in den Wolken, hey, nehmen wir's weiter. Ich finde das Glück dann schon irgendjemand, schau, dass das Leben mir nicht verleidet. Ja, und das ist verkuchen. Und während alle gibt so Tios wäre der Drake ihren Vater, pflege ich lieber das Vermächtnis von Money Matter. Lass sie reden von dem Game, ist mir doch gleich, was die Lemmingen weiss. Sie bewegen sich in Massen, weil sie Hemmungen haben, ja. Jeder wäre gerne anpasst und auf seine Art einzigartig. Nur wie man das schafft, ist ja nicht klar, das weiss man gar nicht. Sie wollen Bars und Türen starten. Ich bleibe mir selber treu, sie wollen Charts, ich will auf Arte. Ich habe meine Träume, Träume vom Leben ohne Sorgen und Kohle, was so Sachen abseits vom Lohn lohnen. Träume von Welt ohne Werbung, wo es niemand gibt, wo mein Vibe killt. Träume von Frau, die ich liebe, vertraut und wird lieben, wenn es läuft so wie der holprigen Zeiten. Träume von Kind und Familie, Träume von einmal im Jahr nach Brasilien. Träume davon, Kultur zu verbreiten, Leute dazu zu verleiten. Einfach mal offen zu zeigen, was sie so begeistert, ja. Viele Leute machen das nicht, sie denken, sie wären besser stumm. Drum werde ich nicht ihnen machen, meine Träume zu planen, ich setze sie um. Ich liege in der Sonne, ich bin ein Träumer, Kopf in den Wolken, hey, nehmen wir's weiter. Ich finde das Glück dann schon irgendjemand, schau, dass das Leben mir nicht verleidet, nein. Ich liege in der Sonne, ich bin ein Träumer, Kopf in den Wolken, hey, nehmen wir's weiter. Ich finde das Glück dann schon irgendjemand, schau, dass das Leben mir nicht verleidet, ja, ja. Yeah. Ja. Das ist echt nicht schlimmer. Und du hast den Kopf immer in der Wolke. Du kennst schon das Geschichtchen von dem, der immer rauf schaut, den Himmel, und weiterläuft. Und irgendwann geht er ins Wasser, weil er eben so ein Träumen ist und rauf schaut. Und eben nie den Boden schaut, wenn er wirklich herläuft. Und dann geht er irgendwie ins Wasser. Es gibt so ein altes Geschichtchen. Seht ihr das? Ja, das gucken die Luft. Ja, ja, ja. Es also, ist kein Problem für mich. Ich kann schwimmen. Ich bin heute gerade in der Aare gewesen. Ah, also von dem her. Ich könnte jetzt noch einen Spruch machen wegen dem Kopf in der Woche. So. Manchmal ja. Hängen sie halt tief, gell? Ja, ja, vor allem in der CBD-Bar kann man schon vorstellen. Yes, ja, vielleicht jetzt ja. Oben, ja. Wer weiß. Ja, und. Ja, ja, aber wie du siehst, auf meinem Kopf sind es mehr so schwarze Wolken. Ja, und haben wir uns schon gefragt, du bringst auch noch etwas raus? Irgendwann. Also ich habe jetzt zwei Projekte, immer so die Projekte, die Rapper erwähnen und dann hört man ja etwas von. Ja. Nein, Nacht- und Nebel-EP, ich war schon mal hier, hat es schon mal gesagt, wir sind immer noch dran, also eigentlich ein Doppel-EP ist jetzt geworden. Ja, das ist alles im Kasten, Lüku, mischt das bitte mal und da geht es ins Mastering. Wobei der Lüku gehört das nicht, das ist in der Ferien, aber egal. Und ja, Afro-Latino, machen ein Mixtape, alles selber produziert, selber aufgenommen, selber gemischt. Ja, wird so ein bisschen Bayern-Funk, Basili-Funk, Afrobeat-Sachen. Also wenn du sagst, selber aufgenommen, selber produziert, mit dem PC vor allem, oder du schon Einspielen-Zeug? Ja, ich tue jetzt vor allem mit dem PC, ich brauche sehr viel MIDI. Ich habe das Cubase, das hat auch eine sehr schöne Bibliothek mit MIDI-Sachen. Und dann tue ich immer so ein bisschen selber Perkussion und so, tue ich immer gerne selber einspielen oder auch so, so Vocals selber rein und die dann noch Programm noch ein bisschen bearbeiten, vor allem eigentlich quantisieren, damit sie auf den Beat passen. Ja, so Vocal Percussion und so, also das mache ich dann schon selber, ja. Also das ist so ein One-Man. Ja, wäre ich gern, leider kann ich nicht masteren. Okay. Ja, yeah, nice, Kai, wie auch immer. Wir haben uns vorhin gesehen, wo ich uns so angeschaut. Du kennst jemanden drauf, der 361 sagt. Persönlich nicht. Also jetzt noch zum Mastering. Ich glaube, das ist überbewertet. Ja, ich muss jetzt sagen, meine Tracks tönen schon besser nach dem Mastering, ganz ehrlich. Also ja. Ja, könnt ihr jetzt ein Bild machen, der dritte Beat habe ich gemischt, der ist bunt gemastert, so tönt das, wenn wir aus dem PC kommt. Ja. Yeah, eben ja. Raw, oder? Yeah. Raw. Raw, yeah. They know I like it raw. Also, ja, die von Anfang an eingeschaltet haben, genau. Gewisse Ähnlichkeit vom Flavor her. Du kennst ihn nicht. Ich habe schon Zeug von ihm gehört, ja. Sicher. Aus Einfluss erwähnen, wenn du Einfluss... Nein, da würde ich ihn nicht als Einfluss erwähnen. Als Einfluss würde ich jetzt eher Leute erwähnen, die eben aus der Bayern-Funk-Szene kommen. Vor allem von denen halt von Produktionsart-Sachen. Das ganze Zeug, das jetzt in Brasilien läuft, wo jetzt hier ein paar Jungs wiederentdeckt haben und so Bayern-Funk-Partys machen, checken. Jedes Wochenende übrigens. Ja, die sind wirklich sehr, sehr nice, die Jungs. Also. Ja, Respekt. Wann sind wir gegangen? Unter der Brücke. Ja, unter der Brücke. Heavy Beilegen. Ja, morgen um 6 sind wir angefangen. Ja. So. Und dann muss ich sagen, die Jungs, die machen das so richtig. So sind auch die Blocks-Partys, so sind auch die Blocks aus denen. Zumindest im Nordosten. Und von dem her, ja, gönnt euch das, wenn ihr ein bisschen auf Brasilien steht. Die Jungs machen gute Arbeit. Es sind zwar auch Frauen dabei, muss man hier gendergerecht sagen. Was heisst das zwar? Es sind auch Frauen dabei. Ja, eben, ja, das jetzt so erwähnen. Es sind nicht nur Jungs, es sind wirklich Menschen, die gute Arbeit leisten. Ja, darum, ich habe zwar, ich habe verstanden, es sind zwar auch Frauen dabei. Ja, aber in Bezug darauf, was ihr gesagt habt, die Jungs machen es. Ja. Ah. Ich wollte es nur mal richtig stellen hier. Ui. Und schon, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so eine kleine Feministin bin. Sicher? Ja. Bist du das? Nein, aber eigentlich nicht. Ich schon. Ja, das Ständchen hat die hinten dran schon gesetzt, schriftlich. Aber das Problem ist, das hört man im Radio nicht. Das wissen jetzt die Hörer nicht. Fußnoten sind relativ schwierig anzubringen im Radio. Das ist so. Yeah. Ja. Jetzt noch der letzte, der Uncut wo du eben nicht gemastert hast, ja, genau, oder? Genau. Jetzt wollen wir das schon noch hören, Hurti. Ja, der könnte ein bisschen leiser sein, vielleicht musst du die Konsole ein bisschen aufdrehen. Okay. Nice, geben wir doch den. Hätte ich zu viel Geld, würde ich nicht mit Gucci prahlen. Würde um eine Straße ging seine Bildung zahlen. Sie machen die Nero, ja, schau die Zahlen. Nein, mir scheißegal, welchen Film sie fahren. Wo was sie reden, ist nur holen Mist. Wo nur nicht gelogen ist, solange es nur in Mode ist. Wenn sie wollen profitieren, der bin ich nicht. Um bloß ihre Deals platzen. Wenn ich komme, ich bringe, was echt ist. Zeig ihnen, wie es geht. Wie der, der ihr Business auf Eis legt. Data, hier eine kleine Weisheit. Das geht einfacher, wenn man Macht einsteht. Ah, fuck. Okay, warte, ich muss noch mal. Der Beat war nicht ganz von Anfang gewesen. Kannst du mir den noch mal von Anfang an geben? Dann kann ich mich ein bisschen einleben. Der ist der hat noch so ein Dings drin. Ja, da habe ich mir so ohne Atem anfangen. Das war ein bisschen blöd gewesen. Ja, sorry. Ja, ist gut. Jetzt ist gut. Hä? Hätte ich zu viel Geld, würde ich nicht mit Gucci prahlen. Würde um eine Straße hängen, sie mit Bildung zahlen. Sie machen die Nero, ja, schau die Zahlen. Nein, mir scheißegal, welchen Film sie fahren. Wo was sie reden, ist nur ein holen Mist. Wo nur nicht gelogen ist, solange es nur Mode ist. Wenn sie wollen profitieren, der bin ich nicht. Um ein Plus ihre Deals platzen. Wenn ich komme, ich bringe, was echt nicht. Zeig ihnen, wie es geht. Bin der, wo ihr das Business auf Eis legt. Data, die kleine Weisheit. Es geht einfacher, wenn man weiss, für was man einsteht. Mach's für meine Leute und eine bessere Zukunft. Lass alle wissen, dass jemand schaut und dass sie auch zu sich gut sollen Sorge haben. Es gibt noch so viel, wo ich vorhabe. Komm, wir machen die Welt ein bisschen besser. Passu, passu, passu, passu. Es gibt noch so viel, wo man kann retten. Passu, passu, passu, passu. Nein, nein, du musst auch nicht stressen. Passu, passu, passu, passu. Ja, es kommt gut, ja, ich helfe wetten. Passu, passu, passu, passu. Es geht Schritt für Schritt, nicht mit Fingern schnippeln. Ob es wichtig ist, lass den Rest links liegen. So wie sitzen ist, kann es nicht immer bleiben. Doch bleib positiv, lass dir das nicht nehmen. Look, ich bin auch ohne Drogen gut drauf. Mache ohne Mode genug Druck. Mache ohne Ruhe genug Druck. Komm ohne Sorgen, doch ich habe genug Luft. Du Speien geht aus, wenn es mir so nervt. Zu viele Leute haben zu wenig Respekt. Vor sich selber, Rotwer vor dem Rest. Schieben, weil es ihnen nicht passt auf den Nächsten. Ich sehe zu viele Leute, die essen und zu wenig, die kochen. Zu viele, die bleiben hocken, zu viele bleiben hocken. Aufstehen, vorausgehen, ja, es braucht Mut. Doch glaub mir, es lohnt sich, kommt es tut gut. Komm, wir machen die Welt ein bisschen besser. Passu, passu, passu, passu. Es gibt noch so viel, wo man kann reden. Passu, passu, passu, passu. Nein, nein, du musst auch nicht stressen. Passu, passu, passu, passu. Ja, es kommt gut, ja, ich helfe wetten. Passu, passu, passu, passu. Hey, hey, passu, passu, hey, hey, passu, passu, hey, hey, passu, passu, passu, passu, passu, passu, hey, hey, passu, passu, hey, hey, passu, passu, hey, hey, passu, passu, passu, passu, passu, passu, komm und mach die Welt ein bisschen besser, passu, passu, passu, passu, es geht noch so viel, wo man kann retten, passu, passu, passu, passu, nein, nein, du musst auch nicht stressen, passu, passu, passu, passu, ja, es kommt gut, ja, ich helfe wetten, passu, passu, passu, passu. Yeah. Ja, ja, das ist ein kleiner neuerer, muss ich ehrlich sagen, da ist der Atem noch nicht so. Ha! Jetzt bin ich ein kleiner Schnaufen. Wow. Yeah, kein wie immer. Mit freshem, neuem Scheiß, würde ich sagen. Wie geht's jetzt weiter? Scheiß darf man nicht sagen. In unserer Sendung oder mit dem Kai wie immer? Was? Das ist kein Scheiß. Kein Scheiß. Nee. Also ich habe gehört, es hocken drei, vier Jungs hier, die können freestylen um mich herum. Das könnte ja ein Grund sein, zum weitergehen. Nein, in einem Roomstyle. Es hat, glaube ich, noch einen Track, soweit ich weiß, oder? Zuerst der Track und dann noch ein bisschen Freestyle. Ja. Und von diesem Track habe ich mal noch gehört, erwarten wir noch einen Jingle. Ein Jingle? Okay, sei es, du hast es gehört. Was ist so, wie Duplate-mässig? So. Ah, okay. Ja, nein, wir eigentlich ein neues Outro irgendwann mal von Roomstyles. Das habe ich ja schon gehört, Munkle. Ja. Aber ja, man kann sich auch noch bewerben auf das Outro. Genau, wir könnten ja einen Contest veranstalten. So ein Casting quasi. Wir dürfen unser Outro singen. Yeah, das haben wir das für unsere Sendung. Ja. Yeah! Also, wir hören einen Ausschnitt oder den ganzen Track. Ja, hey Jungs, merci, seid ihr da gewesen und viel Spass. Oder bleibt ihr noch? Ich gehe noch nicht. Also, ich gehe noch nicht, okay. Ich habe darum etwas gehört von der Regel Stress. Aber, ich muss sogar bügeln, aber er hat noch bis 11 Uhr so Zeit. Ja, cool. Ja, wir haben noch das Lied Abendsonne heisst es. Oder auch Rabensonne, wenn ihr wollt. Ja, Rabensonne. Yeah. Komm, wir nennen es Rabensonne. Das ist doch wieder Sommertrack eigentlich, gell? Ja, dann hören wir doch das, oder? Ist das eine lasche Sache heute hier? Ja. Das ist irgendwie nicht so ein striktes Regime. Es gibt keinen Plan hier. Ja, aber es ist stylisch, stylisch. Ja. Wirken wir entspannt? Wirken wir nicht desorientiert? Nein, extrem entspannt, relaxed. Yeah. Aber voll nicht orientierungslos. Ja. Und unberechenbar, das kann ich mir alles holen, nicht? Yeah. Ja, das ist es, eben. So das ist eben. Wenn man keinen Plan hat, ist man unberechenbar. Das ist höchste Samurai-Kunst. Ich finde es auch schön so, wirklich. Also, ja, dann hören wir doch den letzten Track hier, Rabensonne. Dienstags, live am Randweg. Das ist für Raben. Für die rote Sonne. Yeah, yeah. Pave Don, DJ Say Yes, the beat. Abendsonne, alles ist draussen, Rarenungen kumpelt, alles in Fluss. Das Raben funkelt, wo Boxen am Abend pumpen, drum hebt der Humpen auf einen langen Sommer. Abendsonne, Alles ist draussen, Rarenungen kumpet, alles im Fluss. Das Raben funkelt, wo Boxen am Abend pumpen. Darum haben der Humpen auf einen langen Sommer. Checken der Zeiger vom inneren Wecker. Jegliche Zeichen zeigen auf das Beste. Die Sonne neigt sich im Westen, lass alles fallen. Im roten Leuchten erkennt man Gielen und Bierli Stämme. Die Leute werden gemütlich, die Temperatur ist perfekt. Mach ein bisschen abkühlen, mach ein bisschen checken, was geht. Entweder mit alten Brüdern oder mit den Ladies auf der Reise. Kennen da ein paar Häuser, wo die Nacht die Flüge vergehen. Weed und Steaks, für mich gibt's keinen süßeren Duft. Ich bin angekommen im Abendrot und begrüße die Crews. Die Sonne wirft letzte Strahlen aus. Damen sind anschmiegsam und wir breiten die Arme aus. Wir küssen die Hübschen, machen sie wirklich glücklich und versuchen sie vor Tücken und allen Gefahren zu beschützen. Mit aller Kraft, wir nehmen ja die Hürden in Würde. Gehen in diesem Spiel hin und lassen die Mücken schlürfen. Wir sind sie gleich, heute gibt es Leute, die mich auf die Palme läuft. Die Sonne errötet Licht ab unseren charmanten Sprüchen, als hätte man eine Tarante geschlüpft. Geht es plötzlich doch noch ab eine Party. Ich hole mir noch ein Humpenbier und eine Happennahrung. Und schon tanze ich mit der Bonani, so gib mir tief in der Nacht meine dicke Banane. Rum Styles, unsere Leidenschaft brennt heiß. Gern nach der roten Sonne hin oder gehört hey. Abendsonne, alles ist draussen, Rarenungen kumpet, alles im Fluss. Das Raben funkelt, wo die Boxen am Abend pumpen, drum haben der Humpen auf einen langen Sommer. Abendsonne, alles ist draussen, Rarenungen kumpet, alles im Fluss. Das Raben funkelt, wo die Boxen am Abend pumpen, drum haben der Humpen auf einen langen Sommer. Yeah, bin auch noch ein bisschen dunkel, als wäre ein Freitag, ein Weile sie ist easy, aber nach dem zickten Bierli wird die feierig. Vergiss ihr, dass es Zeit gibt, mit draussen im T-Shirt. Feiern den gratis Eintritt, Boxen dröhnen, die Leute sind locker fröhlich, schwofen durch die Nacht, bis die Socken brennen. Wenn der Kater erwacht, werden die Opfer stöhnen. Wer hat Badhose da? Los, jetzt gehen wir. Rabensonne, alles ist draussen, Rarenungen kumpet, alles im Fluss. Das Raben funkelt, wo die Boxen am Abend pumpen, drum haben der Humpen auf einen langen Sommer. Rabensonne, alles ist draussen, Rarenungen kumpet, alles im Fluss. Das Raben funkelt, wo die Boxen am Abend pumpen, drum haben der Humpen auf einen langen Sommer. Yeah. Raben, 95,6. Alt wie bei Sommer. Und die nach den Zähnen noch mögen, kommen doch noch runter in die Kammerbar. Auf einen langen Sommer. Vielleicht kann man richtige So, geschehe nicht schlimmer als Rap, U-Bahn-Werder. Als Rap. Müssen ein bisschen auf. Yeah, das ist sehr geil. Morgen übrigens Chocolate from Kingston, wenn du Lust hast. Zu der Veranstaltung sehen wir es aber später. Der wollt noch, oder der gebt noch Freestyle, bevor das der U-Bahn Werder Subtil da fällt, darf ein Zeug reindrehen. Und wir haben Straight Wino. Ich habe mal gehört, der Arbeit der Moderator, der recht gut Freestyle. Das ist geil, dass das die gleiche Person ist. Ja, irgendein Moderator. Ja, irgendein Moderator. Das ist... Vielleicht findet ihr ihn, könnt ihr mal ein bisschen suchen. Du, wieso? Jetzt. Ja, an dieser Stelle noch ein Merci. Ja. Das ist eigentlich nichts Schlimmeres. Merci euch. Ja, sicher. Immer wieder aufgelegt für easy Rap, easy Sound, easy Styles. Yeah, yeah, Cannabis. Wir rappen da am Rang mit dem Bastemann, mit dem Kai, wie auch immer. Yep. Geschäft nicht schlimmer, seit dem PW mit dem Don. Mit dem Chase am Start, dort im Fenster am Lernen, ihr Wähnen. Vielleicht kommt er auch noch ein Freestyle, wir werden noch alle flashen. Irgendwo über diesen Wolken mit dem Kopf sein, mit diesen wortreichen Gedanken, die wir geben. Wer droppt sitzen, noch nicht der Donny Do It, schon wieder ein bisschen im Schwitzen. Ein neues Shirt, der Off-Road hat man gebracht von irgendeinem Festival, wo er sieht, in einem anderen Ort. Ist ihm passt, aber auch mir hat es passt. Ich gebe gerne den Sound mit dieser magischen Art. Gebe den Sound noch nicht rein wie Parmesan. Ranzig zu lange im Kühlschrank innen gesehen, irgendwo in einem kalten Land. Ich weiß nicht, ob es mein Bewusstsein ist oder sonst irgendwo verdammt. Ich will den Sound haben, will mit dem abgehen. Brauche nur unbedingt Gunshot. CBD ist ab und zu auch okay. Ich mix mir einen Cocktail, wenn ich mal Lust habe. Und ist schon mal gar nichts, auch okay, auch wenn ich viel Frust habe. Gebe dem nächsten MC ab, wer so wird sein. Es geht ein Stecken auf, Stecken ab. Wir machen alle platt, nein, nicht auf eine böse Art, sondern um Platz zu sparen. Wir wollen nicht zu viel Raum einnehmen, regen nur Plastikknarren. Bang, bang. Yeah. Die Art, wie ich immer das Wochenende beginne. Geschäft nichts Schlimmeres, mal ein bisschen Sound reinbringen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt dafür. Fünf in Feuer, aber alles herlegen, Bieren guttern führen. Und dann nach vorne blicken in die gute Zeit, in die guten Momente, die vorne rücken. Yes, musst du manchmal vorne bücken, aber wir geben das nur so, weil wir Sound vorne drücken. Wie der Kai gesagt, er presst die Ziele rein und irgendwann geht es dir wieder besser, zumindest seit der Fein. Es ist der richtige Moment, wenn du am Sonntag merkst, dass du am Weekend richtig hast gelebt. Es ist immer der richtige Zeitpunkt zum Ausarten, zum Ausstreuen, Ausbreiten und Wortauswahlen. Es treffen die Richtigen zum richtigen Zeitpunkt. Gib es weiter, geschenk nichts Schlimmeres, was reinkommt. Ja, die Message ist eben. Sag deinem Chef, sorry, ich habe noch müssen leben. Dann kommst du auch zwei Stunden später auf die Arbeit. Fragst du nicht, was das ihn angeht. Okay. Nein, Karriere interessiert mich eigentlich immer noch nicht gross. Mache nur Musik und das reicht schon. Ich mache das einfach nur mit Stoss, richtig Stoss. Ha. Ja und ja, das bangt, ja. Mache das jetzt einfach nur so mit paar Rhymes, mit paar Styles, Room Styles im Haus. Wir wissen genau, wir bringen jetzt den Scheiß hier draus. Also drei, also wie auch immer. Haha, Geschäft nichts Schlimmeres. Wir machen das einfach nur, bis wir dem auch aufhören. Ah. Und das wird nicht lang sein, nein, er muss nicht so lang sein, nein. Schon eine lange Zeit, wo du musst warten, bis unsere Stimme wieder hörst. Ah. Ich finde es ja ziemlich unerhört. Immer nur das Gleiche in dem Radio. Ja, außer das, was eben letzten Abend auf Frabe ist gekommen. Ja. Wenn du es hörst, knirsch mit den Zähnen, er richtig Stoss, ich richtig Grill, du Wald Fisch, komm mit mir gern, nimm dich mit, wo ich hab Platz frei in meinem Auto. Und du fragst mich, ob der dort nicht lieber zwei Kätzwei hocken, aber was auch immer, mir doch scheißegal, ich fahre von A nach B. Viel mehr kannst mit dem Karren auch nicht, weil bluffen ist nie und sowieso. Ab und zu fahre ich auch in einen dicken BMW. Das kann schon einmal passieren. Ist jetzt nicht gerade angenehm, aber ich kann es feiern. Es passiert, was passiert, weisst? Kommt nur drauf an, wie du dich einstellst drauf. Ja, reimt sich hure gut. Mir ist scheißegal, ich kann schlecht rappen. Ist mein Recht, Alter. Kannst mir's nicht nehmen. Weil du weißt genau, wenn das was machen kannst du. Genau, das sollte man nicht sagen. Wir wissen alle, auf was es wird rauslaufen, aber eben. Noch einen Style, noch mal einen geben. Mal im BMW, dann im Auto, ich gehe durchdrehen. Nein, es ist nicht so meins. Wird lieber noch einen weitergeben. Es ist nicht so meins. Wird lieber noch einen stehlen. Wird lieber sagen, nein, nein, heute Abend nicht arbeiten. Aber gleich, wegen dem Stutz, muss ich es dann gleich machen. Aber egal, der Zahl, man hält die Rechnung. Dann bleibe ich noch leer und dann sage ich es auch Leute. Ah, dann komme ich dann vielleicht morgen wieder. Oder übermorgen, es spielt mir keine Rolle. Im Auge habe ich kein Tor, nein, enorme Beat. Eine Freestyle-Session, ich habe Abend, heute Abend würde ich sagen, es gibt nichts Besseres. Okay, weiterfahren, dann einen abgeben, der Toni ist nebendran und der Sieg, der ist am Zappeln. Zappeln wie irgendeine Matte, der Angeln und der Fisch, der nicht da beißen will. Warum auch immer, vielleicht will es fest stinken. Nein, nein, nein, nein, nehmen wir doch das easy. Das geht der Josephine, der Kindergarten gerade anfahrt, kann zeichnen, herzig kann lachen. Das geht der Kanalratte, der kommt und stylen. Mit dem geheimen Namen, Verschwörungstheorie, sei der gleich mit dem von Geschäft nichts Schlimmeres. Es ist immer im Erwähnen, immer wieder irgendwo geschrieben. Manchmal schmunkelt es, manchmal wirft man ein Murmeln. Vielleicht ins richtige Loch und es gibt dann einen guten Sommer oder ein grosses Sommerloch. Burrato, burrato. Burrato, burrato. Dracula ist in der Nähe. will mich wieder beißen. Ich habe den Rauchrack und Bullu Janne. Er kann mich nicht richtig verwutschen. Ein paar Mücken sind mit mir ein Eier im Dutschen. Ich weiss nicht, wie lange es geht. Wird sie mein Geist wieder abmüpfen und wieder schlafen, wieder reimen. Vor allem, wenn der Till wird filmen. Turn Till, Shows and Feuds, Tammy, Miss Tammy, Penny, Dinner. Alles in Business, alles sind wieder locker drauf, wieder Seelen innen. Schau dir die Perlen ringen, aber die sind vom Geist, vom Schönen, von der Schönheit. Wir machen die Party. Schau, jeder MC hier brennt heiß und jede Female MC, die leider nicht da ist. Ich höre, es kommt vielleicht noch Sängerin. Bist schon langsam magisch am Warten gewesen. Der nächste MC kommt jetzt an 3 PW. Oder wer wird es sein? Wer wird es sein? Wer? Es ist harzig, so wie Cannabar. Aber du weißt ja, wir sind immer parat für Reisen wie nach Kanada. Oder egal, was hergeht, verstehst du? Egal, welche Sprache sie mit allen vereint. Das ist der Punkt, wo du sagst. TCF Lisin, eine kleine Reise gibt immer einen Grund, verstehst du? Es ist schon immer klar, man will in jedes Zimmer gehen, in jeden Keller noch ein bisschen etwas rauslassen, was immer Sinn wird machen. Genau so ist es, ich lache. Habe innerliche Freude, bin immer zufrieden mit dem, was ich mache. Genau so ist es, und feiere die Sachen. So wie die der Kai gegeben hat, und all die Stile, die anderen. Du weißt, es los ist. Jeder differenziert sich. Mit guten Styles soll das differenzieren. Und es geht nicht immer nur um Ziffern und Geld. Es geht immer hin und weitermachen. Schiffern auf den Bech. Und zwar in Bern. Und zwar auf der Aare. Du weißt, das mache ich gern. Und malen wir die ganzen Gestalten. Geht aus in die Stadt, die ich gesehen habe. Du weißt, es los ist. Ich habe abgemacht, aber weiss nicht, wer kommen wird. Genau so ist es. Bei draussen, so wie es kommt. Spontan, so wie Freestyle, so wie alles zur Stunde. So wie jetzt. 95, 6 Geschäft, nichts Schlimmeres. Schlimm ist es jetzt, wenn ich muss stoppen und ein. Schieben. Aber eben, ey, wir haben 15 Minuten und noch ziemlich easy MCs hier, die dich stützen. Ey, ja. Ey. Ja. Look, ich seh die Leute und Graffitis, wenn ich zur Uni fahre. Ha, weiss ich, jedes von innen ist ein Unikat, ja. Look, ich mache nicht Musik wie du ohne, nee, Mann. Schon für mich sind die der Fribourg. Hier grüßen alle, die mit mir studieren. Ja, ist schon ziemlich blöd, ich weiß, aber ey. Wir machen das ganz einfach nur so. Schaffen endlich für einen Hungerlohn. Wo wir finden keinen Job ohne Masterstudium und darauf hat eigentlich auch niemand Bock, aber ey. Und irgendein Wirtschaftsstudent fragt nach der hintersten Reihe, was ist los, ey. Wir machen das jetzt einfach nur weiter. Schau, ich muss nicht so gehemmt sein. Sie machen Musik, finden sich huren trendy. Ich komme sick aus den Tropen, so wie Dengi. Wir weiter machen, wenn ich bitte, denn brennt's in meinem Herz und um mich um. Wir machen das einfach, nein, wir sind keine Stubble. Außer wenn wir uns daneben nehmen, aber dann kommt irgendeiner und kann das wieder handeln, indem es uns einen Klapp links, rechts gibt, gute Erziehung. Ja, zumindest für einen Typ wie mich. Okay, kann ja sein, ich zwitte einfach weiter hier. Gebe den Bau aber wieder ab, wo es wird bitter hier. Es wird bitter wird. Ja, das wissen wir im Winter, da ist immer ein bisschen kälter. Aber weisst was, ich werde jedes Jahr ein Jahr älter und mein Fell jedes Jahr ein bisschen dicker. Ah. Also wird es nicht mehr ganz so bitter. Ja, schau, andere wollen hustlen, ich penne lieber. Ich bin nicht von Basel, aber er aus der Tropen wie den Gefieber. Wenn ich mal wieder reinsteppe an ein Mikrofon, dann frage ich nicht, wo ist der Lohn? Nein, sicher nicht der Lohn, weil ich mach's einfach für den Moment. Und jeder, der mich kennt, weiss, meine Namen enden. Los, aber nicht auf der Strasse, das schon lang her. Und wenn's nicht so wär, dann ich nicht drüber reden. Aber eben, das ist ein bisschen beitet. Ich weiss schon, wer du weisst, dass ich weiss, wer du meinst. Aber trotzdem ist es anders, als du gemeint hast. Weisst, jetzt bist du ein bisschen verwirrt, aber das macht nichts. Ab und zu tut Verwirrtheit ganz gut. Wo du weisst genau, an ein Mikrofon stehen braucht Wut. Yeah, hier kann man uns zum Glück nicht sehen. Nur werden wir gefilmt aus drei Handys. Oh yeah! Beweismaterial, verspürt es. Es sind Minimum 3. Das ist Beweismaterial. Yeah! Beweismaterial haben wir da. Was ist los? Nachher später nochmal hurt in die Stadt. Ja, geh dort mal an Cannabar. Was sie dort machen, ist rauchen und kein Ramadan. Vielleicht nicht, vielleicht mach es dann später. Einen Flow, Alter, musst du hören. Und nachher dann seht ihr es dann vielleicht auf Video, weil es ist drauf. Telebern kommt dann vielleicht auch noch rein, dann kommt Puffer. Sie wollen eine Reportage bringen über das, was hier läuft. Es ist Freestyle, ein Abendglaube. Es ist Samstag, verdammt, ich blicke es nicht mehr. Muss nachher arbeiten. Da der Blick ist krumm, aber gib mir näher wieder dem Toni über. Weil wir haben einen Track gebracht, da kannst du nicht küttern. Oder kannst du nicht vielleicht schon? Ich weiss nicht, dass sie viele mit den Zielen noch kommen. Wir sind so, machen hier den Kreis jetzt fertig. Ich würde sagen, schmeissen noch einen her, das wird kräftig. Oh, gib weiter, der nächste, der mich flasht, ist der Don. wo sich das wieder rächt. Hey yo, der Nacht um die Flash. Don Dangerous. Yeah, das geht der Dino, der gestern uns hier eingeladen hat. Wir haben gesagt, bringen wir echt sogar noch ganze Weinkarren. Oder irgendetwas anderes mit, dass wir richtig locker sind. Nein, es braucht so nicht, wir haben die alten Socken hier. Okay, nicht unbedingt duschen, einfach mit dieser Musik. Wir versuchen nicht zu pushen, sondern einfach gut lachen. Konfuzius, vielleicht ist das unser Style. Einfach ein bisschen abwarten und schauen, wenn sie mir zu oberst oben haben. Ich brauche nicht unbedingt die Macht dort. Ich glaube, noch ich hätte irgendwo so eine verdammte Schwachstelle. Aber ich kann nicht unbedingt akzeptieren, die Hierarchien, die über mich regieren wollen. Mein Leben will navigieren, ich will es anders probieren. Ich will selber können mit den Lippen bestimmen, woher das mich dann irgendwo finden. So finde ich inneren Frieden, kann mit diesen Bildern kritzeln. Und aus sind immer wieder fröhliche Kinder im Spielen. So soll es sein, es braucht keinen Druck von außen. Wir müssen es nicht pushen. Respekt vor den Russen. Was geht mit den motherfucking Amis? Nein, ich bin nicht so einseitig, aber gleich bin ich mit dem Shit immer ein bisschen crazy. Immer wieder ein sehr weiter, wieder ein Text weiter. Der neue MC soll kommen, es bringt nochmal ein Gewitter. Yeah, yeah, ja. Eben gibt noch der Letzte und dann muss er auf den Weg. Und er weiss, was los ist, dass du dann plötzlich benäppelt wärst. Dann wärst du die Dungen in der Kanapar, seist dir alles klar. Sattel mal dein Ross und fahr mal ab. Es ist schon klar so, mit der Lanze auf der Schulter. Dann merkst du auch, fuck, verdammt, ich will dein Land nur noch verschulden. Sie wollen ausgeben und blöd tun wie Banken. Und ich sage, ich will ausgeben und blöd tun beim Sounden. Genau so läuft die Sache und nicht anders. Aber eben, du weisst ja, wir hatten zu wenig Laufzeit gehabt. Und darum, jeden Freitag wieder dran, als ob es 24 Stunden werden, damit es dir wieder besser gehen kann. Es war schon ein besserer Tag und ich merkte, okay, dass es noch nicht zu Abend ist. Aber nicht mehr jeden Abend, als ob es der Tag würde, wenn ich reinkomme und sehe, die Lichter sind auf Party. Heute und morgen und das ganze Wochenende und wir sind wieder mal ein bisschen gefüllt mit Zorn. Müssen uns erlernen, das füllt dein Ohr. Müssen uns erklären, das enthüllt dein Mann. Es ist, es geht weiter, weil noch morgen wird. Du weißt, es los ist. MCs, Rapper gibt's tut's morgen für dich. So wie das Müsli mit Flocken. Und alles kommt noch besser, weil wir es wütig rocken. Es ist, wir sind ready mit den Texten geladen. Aber jetzt bringen wir nur Freestyle beim Text entladen. Das ist klar, hey, wird der Zügel wegen gefüllt. Müssen aber nicht in die Kanapar und dann wird es enthüllt. Es ist frisch und freundlich, wenn du ready wirst. Nimm mal ein Bier aus dem Kühlschrank und nimm etwas, das Rädli hat. Und fahr mit diesen zwei ab. Bis du unten ankommst und merkst, dass wir Neues machen. Der Kai hat neues Zeug gestaltet. Der Jaysa hat wieder neues Zeug entfaltet. Es gibt die neuen Texte, die neuen Lieder. Und jetzt bringen wir den Freistil, der immer wieder neu erfindest. Genau so ist es. Es ist vom Feisteren. Hintersten Ecken kommt es raus wie ein Biest. Und es frisst dich, wenn du Angst hast davor. Aber wir sind draußen in der Stadt und das haben wir alles davon. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, wir haben alles davon. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben alles davon. Ah, wir haben alles davon. Egal was er hat genommen. Der Bankenchef hat mit der Krawatte an. Wir machen das in einem Massenkampf. Ja, yeah, bringen den Shit zurück. Beat switched, okay, ich bleibe nicht so rich. Und nur richer Anglizismen. Wir machen das einfach nur so mit ein paar Spitter. Mal, was wir sagen, ist echt eben gut, nicht schlecht, ja, Geschäft, nichts Schlimmeres, wir machen das immer, alle im Zimmer, hä, es fehlt noch, ja, wie auch immer. Okay, machen das Ganze, schau, es wird langsam heiß, hier kann ein paar in zwei Stunden, du weisst, oder in Ehren, ich weiss noch ganz, vielleicht bin ich schon zu spät, vielleicht sollte ich eigentlich schon gehen, aber ey, ist egal, wenn das Konzert anfängt, bin ich da und der wird dich liefern, genauso wie die Room Styles und Jaysa, du weisst ja, wir bringen das Shit, Rap-Shit, bis dein Kopf nickt und dein Knick bricht. Oder eben nicht, wenn dein Knick nur stark ist. Wir machen das einfach nur so. Auch für den Typ, der nur erfahr ist und beschämt mitnickt, wo er eigentlich mehr Metal will hören. Gehen wir trotzdem mit Hosen für ihn. Yeah, yeah. Kein wie auch immer, kein K.K.O., was auch immer. Vokale, schwierig. Yeah, das ist alles fresh, nichts mit Copy und Paste. Du weißt genau, kommen wie Tropical Bass. Zu viel für dich, deine Hirnwindungen am Auswinden. Kommen dich auch denaturieren, so wie Kinder. Ja, wie auch immer, in einem Inter. Naht, wo sie sich auf etwas herentrimmen wollen. Ich finde immer, natürlich ist das Beste. Man sollte sich in kein Korsett pressen. Oh, oder Gorvet fahren. Vielleicht ist es gesungen. Ich weiss es nicht, ich bleibe lieber untergrund. Ich mache Grunge und frisse Captain Crunchly. Ja, du kennst mich. Und du schaust mir in die Augen, siehst, dass ich Mensch bin. Oder auch nicht. Siehst du mir das Monster, aber das Biest dich nicht, weisst? Es erscheint nur in deinem eigenen Geist. Schaust aus der Welt und siehst einen Spiegel. Wie? Du? Ich? Wer? Du? Komm nicht mehr raus, aber spielt auch keine Rolle. Das ist sie von uns, denen sieben Tollen. Oder wie auch immer. Zählen kann ich nicht gut, weil du weisst, ich bin der vorher erwähnte Schreiner. Yeah, Geschichte nicht schlimmer. Wir sind langsam am Ende angelangt. Eben heute Abend in die Ganabar, oder was? Wie heisst sie schon wieder? Dort könnt ihr die Jungs auch noch nicht nur hören, sondern auch sehen dazu. Jaysa, Kai, Pewe und Don, merci vielmals, seid ihr da gewesen. Wer legt auf? Turnchill legt auf. Yeah! Yeah! Und ich glaube, wir machen gleich den Übergang kurz zu der Veranstaltungshinweise, weil wir schon gleich am Ende angelangt sind. Und als der Kiste folgt, und ich weiss nicht, ob die haben Vorproduktion gemacht, wo ist noch niemand da. Kiste? Als der Kiste. Yeah. Also heute Yasin Bey, der ist abgesagt worden, war heute im Ledox gesehen in Lausanne. Dann hatten wir Oldschool Rap im Mokka zu tun, mit dem DJ Flex und dem DJ Junior. Dann Pete Rock und der CL Smooth sind immer noch in der Schweiz umeinander, nämlich heute im Kiff zu Aarau. Und dort wird sie Merlin Alexander, DJ 3.SS. Weiter der EKR DJ Set, das EKR DJ Set Zürich. Mehr gehe ich aber da nicht mehr drauf ein, weil... Genau. Heute hier in Bern ist nur noch das, Ganabar, ab ins Marzilli, dort wo früher Playground Lounge war und noch früher die Formbar war. Ja, heute nicht im Gaskessel noch Olympia. Das habe ich nicht gesehen, weiss ich nicht. Was? Nein, das ist eben so blöd, die Facebook. Hey, die Band morgen an der Bernstrasse 29 in Ostermundigen. Ja, das kommt näher. Das, was morgen kommt, um Karlsruppe, ist morgen in Zürich. Und darum jetzt als Abschluss noch Chaos-Truppe. Ihr alten Kaserne, vielleicht sollte ich noch schnell sagen, dass Zürich kommt und dann vielleicht, wenn sie die Vorproduktion haben, sind wir schon fertig. Morgen Chaos-Truppe in Zürich. Dann hätten wir noch eben das TCF-Treffen. Das ist, glaube ich, auch in Zürich, habe ich vorher vernommen. Ja. Es weiss ja niemand. Es ist in Basel. In Basel? Ah, okay. Dann geht auf Basel. Ja, es weiss ja niemand. Zürich ist so klein. Also, fängt man schnell. Scarecrow im Lausanne, Spiel, Rapshit, Xen und Ice, Dope Kid, DJ Redo auf dem Flösslerplatz im Aargau. Dann, wie gesagt, Chocolate from Kingston hier zu Bern im ISC und im Frauenraum ist eine Soli-Party. Lieber Tanz als G20 heisst das Ganze. Oder hier schon ist Freitag, Samstag, Sonntag über die Verhältnisse, das Theater, über Geld, Schuld und Lügen, über Haben und Sollen für Hörende und Gehörlose. Das ganze Wochenende und am Sonntag Flomi und am Donnerstag ist noch Delinquent Habits und La Galle in Usins Genf. Gut, das wär's gesehen. Merci vielmals, dass ihr da seid. Sasa sagt einfach mal tschüss. Dini sagt auch tschüss. Nächste Woche Rap in Cafete. Yeah. Wieder mal. Mein Name ist Ruben Werther Subtil und ich würde sagen, wir sagen Peace. Und halt, till next time. Bis nächstes Mal. hiphop@rabe.ch, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Und hier von Migo schlaflos in Bern. Dort ist übrigens ohne schönen Hund, aber noch lange nicht so schön wie der da. Das ist schon so. Yeah. Ich bin schlaflos in Bern. Für ein Gleise, die da bauen, Bahnhof im Herz und für mich liegt Frieden in einem Aussenquartier. Ich brauche niemanden, wo mir so einen gefickten Muskel abschickt. Nur außen und ein blaues Licht entgegen. Man soll schaffen an sich selber, doch mir gefallen meine Fehler. Und auf auf keinen Fall bin ich mein Gegner. Mit nur wollen oder nicht, kannst du die Gefallenen nicht erklären. Die unverdienten Unterschiede machen deine Form aus. Meine Freunde aus der Jugendzeit haben Chancen, lass die Job gesucht. Ich sehe sie heute im Sternenlicht, dann will sich unsere Welt schneiden. Hassen mit Stoffnussen, mach ihnen keinen Vorwurf.